Sie sind zu einer Sonderausgabe des Freien Radio Friendistan hören. Es ist Oktoberfest hier in der Volksrepublik. Sie sind dabei mit Musik, das ist irgendwie nach Deutschland verbunden, überschwemmt werden. Wie auch immer, viel Spaß. In den Jeeps da geschieht. Du fliegst im hohen Bogen. Wir haben die Tickets nach oben. Was ist los mit dem ganzen Durchschnitt? Wir geben Stulle und machen kein Bullshit. Bin ich durch mit, es ist Zeit zum Fliegen. Oh mein Gott, wie tight sind die denn? Wo bin ich? Schon am Limit. Theo geht zum Beat und er nach vorne. Bis zum geht nicht mehr. Bin ich? Schon am Limit. Setz dich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nichts mehr halten kann. Limit ohne Sturzeln. Kannst du dir das bitte mal vorstellen? Kein Problem für uns, wenn Schädel brummt. Wenn sie bitte gebiet sind, deine Vene pumpt. Jedes Wort ist mächtig, rekordverdächtig. Wenn ich alle Leute, die meckern, sofort ins Bett schick. Sag ein und setz dich, wir gehen ans Limit. Aber bitte benimm dich, bin ich schon da oder spill ich? Ich glaub's ja nicht, was wird hier aufgetischt? Nach der ganzen Rotpost kommt das Hauptgericht. Der Sound ist nicht wie auf den Chip, noch doller. Nachbar beschwert sich schon, tschüss, Dollar. Vergiss den Standard, Party bis zum Anschlag. Hier kommt der Sound, der Trommelfell brand macht. Du kannst das Gerät nicht bremsen, schon gar nicht mit bloßen Händen. Wo bin ich? Schon am Limit. Theo geht zum E zum R nach vorne, bis zum geht nicht mehr. Bin ich? Schon am Limit. Setz dich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nichts mehr halten kann. Wir haben den dicken Beat hingeklatscht. Vier Vierteltag, jetzt wird mitgemacht. Bombastisch wie unser Superbass. Gute Nacht, wenn wir kommen, dann tut sich was. Samenstaub wie auf St. Pauli. Dicke Booms kommen aus dem Maui. Achtung, hier kommt die dicke Welle wie auf Maui, Maui. Lass Pausen zum Sounden. So fette Raps, ey, kaum zu glauben. Du wirst jetzt da hochgeschickt. Sag Bescheid, wenn du bist. Wo bin ich? Schon am Limit. Theo geht zum E zum R nach vorne, bis zum geht nicht mehr. Bin ich schon am Limit? Setz dich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nichts mehr halten kann. Halten Sie auf! Ich kann das Gerät nicht mehr bremsen! Rufen Sie die anderen an! Sie sollen eine Kraft installieren! Schnell weiter! Den falschen Held. Aus dem Tal der Vergangenheit vergessen, doch stets bereit kam sie, um sich zu feiern, bis in alle Ewigkeit. Sie glänzt so wunderbar, mach deine Träume wahr. Sie singt und tanzt und lacht, denn du gibst ihr neue Macht. Doch winzig klein, sie muss was Deutsches sein. Die Deutschmaschine lebt, die Deutschmaschine lebt, die Deutschmaschine lebt, die Deutschmaschine lebt. Welt bekämpft den falschen Helden. Ob Camillo, der weißes Haus, zieht uns den Stecker raus. Die Deutschmaschine lebt, die Deutschmaschine lebt, die Deutschmaschine lebt, die Deutschmaschine lebt. rauchen. We'll be right back. am rechten Fleck. Doch seh ich dann nach unten weg. Da steckt das links. Links. Links. Links. Links. 2, 3, 4. Links. 2, links. 2, links. 2, 3, 4. Links. Links. 2, links. 2, links. 2, 3, 4. Links. Links. 2, 3, 4. Kann man Herzen fragen? Ein Kind darunter tragen? Kann man es verschenken? Steckt es in der linken Brust, der Neider, der schlechte Fuß. Links, links, links, links, links, 2, 3, 4, links. Let's go. durchlautet: Mission Meister Müll, Ausrufezeichen, Plakate 8, Komma Verhaftungen, Müllpunkt, Mission 2, folgt, Punkt, hol den Vorschlag, Hammer. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben, gleich da hinterm Wellblechzaun? Da drüben auf dem Platz vor Aldi haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Girlanden halb zerknüllt. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon. Sie trinken diese Säfte und spenden die Moneten. Wir sitzen in der Schnappi, das kleine Krokodil. Ich schnappe gern. Nacken, da krieg ich nicht so viel. Ich beiß dem Papi kurz ins Bein und dann schlaf ich einfach ein. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi, schnapp. Schnapp. Schnie, schna, schnappi, ja. Schnappi, schnappi, schnapp. Schnapp. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi, schnapp. Ja. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi, schnapp. So, liebe Leute, und jetzt die Bauernkapelle Gipfelstürmer beim Mairakashi aus Flug. Wer hat den dicksten? Wer hat den dicksten? Wer hat den dicksten? Dicksten Mann der Welt gesehen. Wer hat den dicksten? Wer hat den dicksten? Wer hat den dicksten Mann der Welt gesehen? Sie hat zwei große, sie hat zwei große, die vom Ober stehen. Seid denn, dass ich mir das Sache mit Persil wasche, hat die Alte auch wieder weiße Zähne. In den Ort der Städte, in den Ort der Städte, in den Ort der Städte. Und die Stadt ist aufgewühlt und ohne Gefahr. Das ist wahr. erfasse hier, sie stehen schon vor der Tür. Der Kaiaphas, Soldaten Roms ruft, hey! Nein, halt! Denn dieses Problem verlangt endgültig seine Lösung. Was also dann mit dem Jesus von Nazareth? Held aller Narren in Gottes Gestalt. Kann er keine Waffen, nicht Kampf und Parolen. Das eine spricht für ihn jeden Fall. Wir dürfen ihn nicht sich selbst überlassen. Die Schar seiner Anhänger wächst immer mehr. Kann man ihn hindern, sein Image wird stärker. Mit jeder Sekunde der größte Besieger. Ja, und wenn er gekrönt wird, sein Kaiser in Rom, das stimmt die Geduld. Ich Zerstörung, totale Vernichtung und Jesus ist schuld. Nur Blut, Zerstörung und wer ist dann schuld? Nur er, Jesus ist schuld. Totale Vernichtung und wer ist dann schuld? Nur er, Jesus ist schuld. Kann man nur diesen Wahnsinn verhindern? Denn wenn man König bedeutet Gefahr, er ist sogar mehr Gefahr als der andere, Johannes der Täufer, für uns damals. Narren, wozu lange reden, uns bleibt keine Wahl mehr, ihr wisst, was uns droht. So was, nur bei Johannes, dem Boden des Volkes, dem nützt nur sein Tod. Unsere eigene Stellung, die schützt nur dein Tod. Sein Tod, sein Tod, und schützt nur dein Tod. Die Wohnung des Volkes, dem nützt nur sein Tod. Sein Tod, sein Tod, und schützt nur sein, schützt nur sein, schützt nur sein. Well, kids, it's that time of year again. It is Oktoberfest here in Free Radio Friendistan. It's me, DJ Moonbird. And today, yes, it is all Oktoberfest related, as I enjoy a nice Spaten Oktoberfest. We are counting down until Sunday when we hold our official Oktoberfest here at the Propaganda Ministry. And we will be tapping two wonderful brews for this year. A Rauchbier by fellow friendistani Joshua, and then my own Schwarzbier. This whole thing started back in 2008 when Rob and Joshua and I found ourselves in Oktoberfest in Munich, which was, well, it was a pretty trippy scene, yo. And so since then, in 2009, 2010, 2011, the tradition continues each and every year here in Friendistan with Oktoberfest under my carport, which is made to look amazingly like a beer tent, minus about 10,000 people and about 3,000 gallons of piss per hour. Otherwise, it could more or less be about the same thing. So, without further ado, we started everything off with Ein Prosit, a traditional German beer drinking song. And at my Oktoberfest, you hear that about every 15 minutes, and you are commanded to cheers. And that means that you keep drinking. Following that, we heard Limit by Deichkind. You know, that whole set there was very contemporary, non-traditional stuff, the more funky stuff coming out of Germany right now. Deutsche Maschine by Antoine, and I saw them live in Charlotte, I think it was about 2007. They were opening up for VNV Nation. Bisum Breikenstein by Mediengruppe Telekommander, and Das Bo by Türlich Türlich. I'm really having fun pronouncing all of this. Einsamkeit, the Club Attack mix by Void Kampf. Then a classic I just have to throw in there. Links 234. Oh, fuck. Help me out there, robot person. 234. Thank you. Mondlicht by Exmal Deutschland, and then Dankmal by Wir sind Helden, and then, okay, I need the robot again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That was by 1,000 Robota, whereas I just have one. Now, taking a little drastic turn, we went towards Bring Me Edelweiss by the one-hit wonder band known as Edelweiss, the theme song to the German cartoon Schnappi, sung by none other than Schnappi himself, Das kleine Krokodil. And then Gipfelstürmer brought us Angora Katz, which was the theme song for Oktoberfest in Munich in 2010. And then getting kind of weird with y'all, Der Jesus muss weg by the German cast of Jesus Christ Superstar. Everything coming up after this is going to slightly turn towards a more traditional sound, ultimately winding up in just pure German drinking songs. So don't go away, and do, of course, grab a beverage or person of choice to enjoy the rest of this with. It is Oktoberfest here in Friendistan. It's me, DJ Moonbird, with the German robot lady. Ich bin der Roboter Lady. Ich spreche für die gesamte Menschheit. Thank you very much, and we'll be coming back to you shortly. Satzfreundlich, habe ich gesagt. Jawohl. Satzfreundlich, habe ich gesagt, nochmal. Jawohl. Mir kannst du noch ein Weißbier bringen. Bayern, das sind wir mir. Jawohl. Bayern, das sind wir mir. Jawohl. Bayern, das sind wir mir. Bayern, jawohl, das sind wir mir. Bayern, das sind wir mir. mir, samma mir, die samma mir. Bayern, die samma mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern, die samma mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, die samma mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, die samma mir. Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, denn seit mehr als 50 Jahren, da bewohnt es keiner mehr. Dieses Haus ist halb zerfallen und es knarrt und stöhnt und weint, dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus hat faule Schindel und der Sturm, der macht es krank. Und die alten morschen Balken waschen Schnee und Regen blank. Dieses Haus hat keine Farbe und der Rost, der nagt und frisst, bis das ganze Haus ein einziger Rost weg ist. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus ist voller Stimmen, die kein Sterblicher versteht. Dieses Haus ist voller Seufzer, wenn der Nachtwind es umweht. Dieses Haus hat viele Türen, doch nicht eine führt hinaus. Denn wer drin ist, der bleibt drin in diesem Haus. Dieses Haus will ich bewohnen, komm vom Wandern nicht zurück, denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher Musik. Alle Sterne hör ich singen und die Schatten am Kamin leiten zu den Träumen meiner Jugend hin. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. vor ein Nonnenkloster. Eieiei. Mit seinem langen Paternoster. Fallion, fallala. Mit seinem langen Paternoster. Falleria. Und seinem Kindlein Tonimus Tonimus. Und seinem Mensch, der klopft an die Klostertür. Ei, ei, ei. Da schaut ne kranke Nonne herfür. Fallerion, fallala. Da schaut ne kranke Nonne herfür. Falleriara. Für seinen Tintantonimus Tonimus. Für seinen Tintantonimus Tonimus. Da steigt die Treppe hinauf. Eins, zwei, drei. Die Nonne schaut von unten auf. Fallerion, falla. Die Nonne schaut von unten auf. Falleria. Sie sah sein Prinzkanz, Tonimus, Tonimus. Sie sah sein Prinzkanz, Tonimus, Tonimus. Fallerion, fallala, was unter euer Kunden schwingt. Falleria, ist das ein Tintantonimus, Tonimus? Ist das ein Tintantonimus, Tonimus? Orationibus. Ja, das ist mein Patientenstab. Ei, ei, ei, mit dem ich kranke Nonnen lab. Fallerion, fallala, mit dem ich kranke Nonnen lab. Falleria, das ist mein Tintantonimus, Tonimus. Das ist mein Tintantonimus, Tonimus. Orationibus. Ei, Pater, ei, Pater, so labe doch nicht. Ei, ei, ei, die kränkste aller Nonnen bin ich. Fallerion, fallala, die kränkste aller Nonnen bin ich. Falleria, mit eurem Tintantonimus, Tonimus. Mit eurem Tintantonimus, Tonimus. Orationibus. Er ging mit ihr auf den Orgelbau, denn ei, ei, ei. Und orgelte nach allen Noten. Fallerion, fallala, und orgelte nach allen Noten. Falleria, mit seinem Klingklangtonimus, Tonimus. Mit seinem Klingklangtonimus, Tonimus. Orationibus. Hei, Pater, das hat wohl getan. Ei, ei, ei, da fangen wir gleich von vorne an. Fallerion, fallala, da fangt er gleich von vorne an. Falleria, sieh nur mein Tintantonimus, Tonimus. Sieh nur mein Tintantonimus, Tonimus. Orationibus. Und die Moral von der Geschichte. Ei, ei, ei, wer's nicht versteht, der Orgel nicht. Fallerion, fallala, wer's nicht versteht, der Orgel nicht. Falleria, mit einem Tintantonimus, Tonimus. Mit einem Tintantonimus, Tonimus. Orationibus. Mit einem Tintantonimus, Tonimus. Mit einem Tintantonimus, Tonimus. Morgens früh um vier. Doch manchmal kommt er. uns dann das Sperrstund ist, dann singen wir im Chor. Hey! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi, nimm's er in die Hand. 2, 3, 4! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi, und dann stoß mir Song mit der Hand. Ja! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, Halleluja, Halleluja. Dutch treat, you were sweet, dark as shame, darling, dark as shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Hunden snödde huden och såg ut på den

fließen, Beine strecken, Köpfchen Richtung Himmel recken, Schritte setzen, Raum vermessen, jetzt nur nicht den Text vergessen. Immer noch ein Sprösschen weiter auf der Karriereleiter, Tag um Tag beim bunten Treiben, immer schön im Rhythmus bleiben. Survive, he said, is the name of the game. What I give a shit about these people. So here's a little public service announcement for you. Don't try to podcast after you've gotten in the spirit of Oktoberfest with a few Marzins. It's me, DJ Moonbird, coming back to you. And this is like take 5 or take 6 on trying to do this recap, so I'm going to go through really quickly because I've found how easily it is to stumble over the German when you've stumbled into some very high-quality Marzen. Laibach started everything off with Maggie May, and yes, I know Laibach is totally Slovenian, hello, but they do their version in Deutsch. Beyond the Sama Mia by Hindlink, and then House von Rocky Toki by Bruce Lowe, obviously House on Rocky Top, cover of that. In Munkenstedt und Hofbräuhaus, traditional beer drinking song in which you can kloon, ein, zwei, kutsufa, 1, 2, 3, drink. Ein Monk kam vor ein Nonnenkloster by Destroyner. That means, yes, the monk came over to the nunnery. Yeah, stuff happened there. Dirty, dirty little monk. Zicky, zacky, zicky, zacky, hoi, hoi, hoi. Totally need to know that. And if you're coming on Sunday, you better learn how to sing it because that happens just as much as Ein Prost. Bierche Polskel Jodel, traditional polka there. And Wayne Newton. I've never quite gotten the whole Wayne Newton thing, but a wonderful song in Dankeschön, which really means beautiful thanks. I wish we spoke to each other in English that way. Fru Jansson by Inger-Lis Rypdal, and that's apparently a cover of Harper Valley PTA, a ancient country song from 3,000 years ago. Sean Peter gave us a rather inspired version of 99 Luftballons. And then Xavier Naidoo, Joshua turned me on to him some time ago, doing Bilder von dir. And then Mia, another wonderful discovery, doing Zirkus, but she's doing a Zeitkind remix. I wrapped the whole deal up there in that set with none other than William S. Burroughs singing Ich bin von Kopf, du bist auf Liebe Engelszeit. And that means something approximately along the lines of I'm listed on love from head to toe, or at least that's what Google Translate says. You see, the robot's always right. So you have been listening to Free Group, Friend to Stand with me, DJ Moonbird, and this is a special pre-festival edition of Free Radio, Friend to Stand. We have lots of good stuff coming up to you in the future. Lots of neat shows planned, and I do plan on catching up. I know I'm running a little deficit as far as trying to get this out every week, but I'm going to continue, by golly, and of course continue in the good name of those who have gone before us. And so this edition and all future editions are dedicated to those who will not be under the tent with us on Sunday in body, and that would be Ramya and to Juliet. So we will tip a little bit of our beer onto the ground for you, and are grateful for your presence as always as we continue to move through this process. Those of you who have no idea what the hell I'm talking about, just know it's something intensely personal that I am wrapping up in the guise of a podcast and not telling you much about it. How about that? It's 2 o'clock in the morning. I have one more song for you, ending it as I began it with the most excellent band, Dykind. It's been a wonderful podcast, and I will be back to y'all shortly. Cheers, it's DJ Moonbird and the robot lady who has to inform you yet again. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. I can't say that I disagree. It's all true. Night, y'all. Alles in die Packe, alles geht ja nicht. Wir wollen richtig Bock zusammen. Let's go. Wow, ich bin so enttäuscht, Jungs. Was ist los mit euch? Die Musik ist groß und neu. Die Girls rufen zum Profizeug. Willst was trinken, aber hast kein Geld, ne? Ist nicht so gut, wenn man schon bestellt, ne? Du hast Glück, dass ich das heute für dich bezahl. Digga, step zur Seite, komm, ich mach das klar. Gib mir mal Reiser Buka Shots. Das ist guter Stoff, da schießt das Blut in Kopf. Wir sind Prall und Kuban Kopf. Scheiß drauf, ob was los ist. Wir haben das Bogen. Ja, sicher, Digga, logisch. Denn wir feiern chronisch. Alle Scheiß von der Decke, alle nehmen was. Alle Frauen und die Noten haben es schön gemacht. Und ich sehe euch, steht neben euch. Ihr seid spitz benehmt euch. Schön daneben, trinkt kurz mit mir. Ich hab Bock aufs Saufen, welche Drogen in ihr. Echt sind die echte Silikon. Nein, das möchte ich bei dir. Was trinken, aber hast kein Geld, ne? Ist nicht so gut, wenn man schon bestellt. nicht bezahlt. Wenn du blank bist, ist mir das egal. Für Bezahlung gibt's kein Grund. Und frag mal mich um meine Jungs. Immer schön besoffen und alles immer hier schön auf Pump. Pump den Humpen, spritz mit Zack. Auch der Whisky muss noch weg. Ein Meter Bier mit zwei Meter Frau. Drei Tüten unter weggehauen. Pump, Pump, ne? Auf Pump. Transmission from Free Radio Friendistan. Track listings on SoundCloud or by DonTheMoon.com. Here's to ourselves. None better, damn few was good.